Trotzdem immer wieder begegnen. Den größten Schatz, das wahre Glück, kann kein Geld der Welt bezahlen. Kein Weg zu weit, die beste Zeit ist die, die wir nicht planen. Auf dass wir uns wiedersehen, auch wenn die Wege auseinandergehen, auf dass die Zeit vergeht, bis ich dich wiedersehe. Auf dass wir uns wiedersehen, auch wenn die Wege auseinandergehen, auf dass die Zeit schnell vergeht, bis ich dich wiedersehe. Auf dass wir uns jeder steht mit beiden Beinen fest im Leben. Es ist sonnenklar, unsere Freundschaft bleibt für immer bestehen. Den größten Schatz, das wahre Glück,